Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Bist du da, Thomas? Ja. Einmal nachschauen, wie es dir geht, Marion. Dass du wegen meiner von der Arbeit weggehst. Ja, ich kann dich doch nicht allebei allein da liegen lassen. Wie steht's denn im Fettrass? Ein Hagel spürt mir stark. Oh, das ist arg. Ach, von mir aus, was frage ich dir noch? So musst nicht reden. Du bist ja sonst nicht so gewesen. Ja, sonst. Sag einmal, hat der Doktor nichts gesagt, dass er dir helfen kann? Ach, er redet halt so rum, weil er mir die Wahrheit nicht sagen mag. Meinst du, du wirst gar nicht mehr? Nein, Thomas. Uns ist gescheiter auch, wenn's bald zu eng geht. Schau, was ist denn? Zu der Arbeit taugt da nichts. Sag einmal, wie lange sind wir jetzt beieinander gewesen? Auf Martini sind es 37 Jahre gewesen. 37 Jahre? Ja, und etliche Wochen davor hast du Sachen übernommen gehabt. Ja, mit viel Schulden, gell? Ja. Und hast dir doch getraut mit mir. Und du dich mit mir? Bist meine gute Kameradin gewesen. Das Zeugnis muss man geben, gell? Gearbeitet habe ich alleweil gern. Und hast alles in Ordnung gehalten? Alles? Naja, was sich halt halten lässt. Und jetzt lässt mich allein. Vielleicht bist du nicht ganz allein. Lass gut sein, über dich soll man nicht reden. Ich muss mit dir reden. Ich habe jetzt so viel Zeit zum Nachdenken, schau. Und da denke ich mir oft, ob wir nicht auch schuld sind, dass unser Madl schlecht geworden ist. Da hat die bei uns ein schlechtes Beispiel gehabt. Aber in Stadt hätten wir es nicht reinlassen sollen. Ja. Bauernarbeit ist ja allweils hart gewesen. Weil das Madl schwach gewesen ist. Ja, Thomas, von klein auf. Ja, aber weil muss ich denn deswegen schlecht sein? Gehen doch andere, gingen doch auch in Stadt nehmen, bleiben brav. Wir wissen ja nicht, was sie so weit gebracht hat. Ja. Lass gut sein, Marianne, du bist ja so von nichts anderes nicht krank geworden. Ja. Wie das in der Zeitung gestanden ist, da ist mir inwendig was gerissen. Das ist wert. Musst nicht schimpfen. Ich schimpf nicht. Thomas, ja. Wenn es einmal kommt und klopft draußen, bitte, Gorschi, tu es nicht verjagen. Wir sind gestraft auf der Welt. Du es nicht verjagen. Ich weiß gewiss, sie kommt einmal. Ja, sie kommt einmal. Marianne, ich bin nicht bloß wegen deiner vom Feld rumgegangen. Ist schon wieder was? Nein, du brauchst nicht erschrecken. Es ist nichts Neues geschehen. Aber mit dem Marl was? Ja, der Bürgermeister hat mir die Botschaft gebracht, dass das Marl heimkommt. Heim? Zu uns? Ja. Thomas, ist was Args. Ach, Schand ist. Sie kommt am Schub. Oh, Vater. 37 Jahre haben wir hart gearbeitet und sind rechtschaffen gewesen und hat uns auch jeder die Ehre lassen müssen. Und jetzt, weil wir alt sind, kommen wir zu den schlechten Leuten. Das kann niemand mit Wahrheit sagen. Ja, glaubst denn du, das sagen nicht alle? Sie werden's für ein Unglück anschauen. Nein, die sehen bloß die Schand. In unserem Haus ist so richtig gewesen wie in jedem. Ja, aber wer sieht nicht? Und dann muss unser Herrgott wissen, dass wir das Marl zum Guten haben richten wollen. Ja, aber die Leute wissen's nicht. Möchtest du hören, was heute geredet wird im Dorf? Ich nicht. Schon wie mir's der Bürgermeister gesagt hat, der Gendarm bringt dein Mädel daher. Ja, so dreckig hat er mir schon hingeschmissen. Wann kommt's denn? Ja, weiß ich. Ich hab schon gemeint, ich passe hier einen Weg ab und haus wieder zurück. Das darfst nicht. Ich hab noch keine Angst nicht. Der Bürgermeister hat mir schon ausgedeutscht, dass ich das Recht nicht dazu hab. Wer soll es denn auf den rechten Weg bringen, wenn's mir nicht tun? Die liegt drin im Grom und wir ziehen's auch nicht mehr raus. Du weißt das nicht so. Ihr Mannsbüder, wisst ihr das nicht so? Ich hab's Mädel aufgezogen und hab ihr's beten gelernt mit Reden. Es hat die alles vergessen. Auf eine Zeit, vielleicht. Aber ganz vergisst sie sowas nicht. Wie es erst mal mit der Prozession gegangen ist. Da ist hinterm Pfarrer der Herr trappet. So fromm, als wir die anderen. Und wie ich ihr das weiße Kleid angezogen hab, da fragt sie mich, ist wahr, Mutter, dass ich mein Himmelvater gehen darf? Ja, sag ich, Lenerl, heim gehst du mal mein Himmelvater. Burg. Kommt's, Madl? Nein, ich hab mich erst. Thomas, das ist eine schwere Stunde. Wenn ich aufstehen könnte, gang ihr entgegen. Hat's jetzt nicht geluft? In Gottes Namen. Gelobt sei Jesus Christus. In aller Ewigkeit. Hier ist eine Kranke, der ich Trost spenden soll. Sind Sie gewiss der neue Herr Kobrata? Ja, jawohl. Wollen Sie ihn nicht setzen, Hochwürden? Seit 6 Wochen liegt sie jetzt also da und kommt allebei mehr und mehr von der Kraft. Man muss nehmen, was kommt. Man muss es mit christlicher Geduld hinnehmen, ja. Man muss seine Gedanken vom Irdischen abwenden. Ich hab draußen noch was zu tun, Herr Kobrata. Man muss seine Gedanken gänzlich abwenden von den Vergänglichkeiten dieses Lebens. So gut es geht. Nicht so gut es geht, sondern vollkommen. Sie müssen erfüllt sein von einer grenzenlosen Sehnsucht nach dem Jenseits. Ja, Hochwürden. Sie müssen einsehen, dass die Güter dieser Welt nichts sind im Vergleich zu dem Schatze, den es zu erringen gilt. Mir liegt gar nichts dran, wenn ich sterben muss. Wie? Ich sag, dass ich gern sterbe. Sie verstehen mich nicht. Sie sollen sagen, dass ihre Seele nach jenen Herrlichkeiten dürstet. Es ist bloß wegen arm. Sie sollen mit einer wahren Ungeduld behaftet sein, dorthin zu gelangen. Ja, Hochwürden. Denn nur so kommt man in den Zustand der heilsamsten Reue. Und man soll sich auch ein Bild machen von der schrecklichen Pein, die den Unbußfertigen erwartet. Ja, Hochwürden. Jene Unglücklichen hören nichts als Heulen und Wehklagen. Sie sehen nichts als Feuer, sie fühlen nichts als Feuer. Darf ich Ihnen nicht was fragen? Was wollen Sie fragen? Ob's mir keinen Trost nicht wissen. Es ist wegen unserem Kind. Eine Tochter? Ja. Haben Sie gewiss schon was gehört? Ja. Und lauter Schlechts. Man hat mir erzählt, dass sie in der Großstadt untergegangen ist. Untergegangen? Es ist hart an das Kern. Das ist begreiflich. Aber ich möchte Ihretwegen, dass wir uns zu jenen anderen Dingen wenden. Darf ich Sie Ihnen nicht verzeihen? Wenn es Sie erleichtert, in Gottes Namen. Aber wir hätten unsere Gedanken auf Besseres richten können. Leni heißt's. Magdalena. Und ist als Kind recht lieb gewesen. Und gut zum Home. Dass in der Schule nicht recht weitergekommen ist, das ist wahr. Und habt ihr sie zur Frömmigkeit angehalten? Wie es der Brauch ist bei uns. Es ist nichts übersehen worden. Freilich, wie es hergewachsen ist, hat's keine Freude zu der Bauernarbeit gehabt. Sie ist jetzt hart gewesen. Das ist es eben. Wie meinen es Hochwürden? Der Müßiggang ist die Quelle schlechter Begierden. Es ist viel krank gewesen von jung auf. Wir haben's zu einer Näherin entleert gegeben. Und da hat sie sich recht geschickt gesorgt. Und später hat sie durchaus in die Stadt rein wollen, weil halt da der Verdienst größer ist. Mhm. Und da ist etliche Jahre drin gewesen. Und wir haben das Beste geglaubt. Aber nachher hat sie einen Menschen kennengelernt, der hat ihr das Heiraten versprochen. Und hat sie mir ein paar Groschen gebracht und hat sie verlassen. Mhm. Und nachher, ja, na muss viele an Verstand verloren haben. Und hat sich der Sünde ergeben. Ist ins Unglück gekommen. Ja. Sie ist vom Gericht gestraft worden? Ja. Wir haben es nicht Hochwürden, dass wir es wieder zurechtbringen. Ich weiß nur, dass Unlauterkeit eine Hauptstraße ist zum ewigen Untergange. Weil man denkt, unser Herrgott kann nicht so schnell fertig sein mit den Menschen. Liebe Frau, ich kann Ihnen da gar nichts sagen. Wirklich nicht. Vor allem nichts, was Ihnen ein Trost wäre. Und ich hätte ihn braucht, wenn das arme Marl jetzt daherkommt. Wer kommt? Ja, Hochwürden. Das ist uns auch noch aufgesetzt. Die Lene wird heute noch hergebracht. Heute? Jetzt? Ja. Dann muss ich freilich gehen. Und ich will lieber ein anderes Mal nachschauen. Weil die Lene kommt. Es ist mit meinem Kleide nicht vereinbar. Und ich weiß auch wirklich nicht. Also ein anderes Mal. Gelobt sei Jesus Christ. Da dürfen Sie nicht bleiben, Herr Kobrater. Herr Kobrater. Ja. In der rufst nicht mehr. Ja, da geschwind aus dem Haus, Marianne. Vor uns laufen Leute davon. Nachbarin hat mir auch gerade gesagt, dass sie nicht mehr zu uns kommt. Wegen der Lene? Nein, weil es ein Feld sein muss und weil es daheim sein muss und weil er jedes Wort ein Lug und so hingerät, dass man es bis merkt. Jetzt hast du gar nicht mehr im Stall und mitten in der Arme. Ah, was? Wenn ich nur aufkennt. Sei froh, dass du herin bist. Siehst du das wenigstens nicht, wie sie die Leute im Dorf zusammenrichten zu der Gaudi? Wegen der Lene? Ja, wegen was denn sonst? So was muss man doch sehen, wenn es einem Menschen schlecht geht. Das ist aber nicht schön. Wo bist ihr? Das ist das Allerschönste, wenn man einen anderen seine Chance sieht. Da kann man seine eigene Ehrbarkeit an den Sohn aushängen. Woher sie es nur wissen? Ja, frag den Bürgermeister. War ich ein großer Bauer, dann hätten wir es vielleicht heimlicher machen können, aber so dürfen wir die Leute frei lassen. Nicht? Thomas, geh, zieh den Wachstock an. Und les mir was vor. Ja, fällt so weit, Mutter. Ich weiß nicht. So Angst hab ich. Und ich muss dich nur so erschrecken. Ja, no. Du kannst ja auch nichts dafür. Ja. Was soll ich denn lesen, Mutter? Ich hab's eingemerkt. Gebet in einer schweren Stund. Allgütigster Herr und liebreichster Heiland, in meiner tiefsten Not rufe ich zu dir, o Herr, dass du dich in deiner unendlichen Liebe erbarmen mögest. Erbarme dich unser. Und mich stärkest in dieser schweren Stunde meines Lebens. Meine Seele ist traurig in mir und will sich nicht trösten lassen. Gram und Triebsal wollen mich übermannen und bitter sind die Leiden, die ich erdulde. Hilf mir, o Herr, nach deiner Barmherzigkeit. Mutter, das geht um so. Habt ihr da was zum Kaufen? Pauli, Mann, Leni. Schaut's aus, Schweine, kommt's! Sie sind der Güdler Thomas Meier. Ja. Ich muss auf Befehl die minderjährige Magdalena Meier hierher bringen und selbe Ihnen übergeben. Ist gut. Bist du da, du? Kommst du mir da so an, du? No. Leni. Geh her zu mir. Ja, hast du nicht gehört? Lass mich da. Zu der Mutter gehst hin. No. Und tu einen Hut runter, oder ich helf dir. Ich tu ihn schon runter. Den Hut tu weg. Stockjung verflucht. No, mein Hut. Thomas. Ja, ist ja wahr, he. Lene. Komm zu mir her. So was gescheit. Was braucht er denn mit meinen Sachen so umgehen? Gleich mit dem Fuß drauf rumsteigen. Marl, ist recht schlecht gegangen in der Stadt drin. Besser schon als wir da, wo sie am Nachlaufen und schreien. Geh, setz dich her zu mir. Warum denn? Weil ich reden muss mit dir. Marl, was hast du mir denn gemacht? Jetzt schimpf mich nicht, du auch. Ich schimpf dich nicht. Helfen möchte dir, dass du wieder recht schaffen wirst. Ich hab noch niemand nichts gestohlen. Du musst wieder zu der Reinlichkeit kommen und dein Brot redlich verdienen. Das kann ich ihm sagen, dass ich was genommen hab. Geh, das hat die so auseinandergebracht, wie die das in den Stich lassen hat. Der gemeine Mensch. Aber schau, wenn die das recht runtergekommen hat, nachher... Überhaupt gehört der ins Zuchthaus. Das hat mir ein Feiner hergesagt, der sich auskennt auf die Gerichtssachen, indem es ein Betrug ist. Und freilich muss dieser schlechter Mensch gewesen sein, aber... Aber weil er mir mein Sparkassenbüchel genommen hat, damit er es aufhebt. Und weil es uns miteinander gehört, hat er gesagt, wenn wir heiraten. Hast du was der Spar gehabt, Mädel? 83 Mark und 20 Pfennig sind es gewesen. Und ich hab's unterschreiben müssen, dass ihm das Geld gehört. Weil es überall so ist, hat er gesagt, wenn wir heiraten. Du bist arm dran gewesen. Und nachher hat er das Geld rausgenommen und es durchbrennt. Aber schau, was du nachher getan hast, hat nichts besser gemacht. Weil mich überhaupt nichts mehr gefreut hat. Hättest du nur richtig weitergearbeitet, da hättest du eher drauf vergessen. Zu was sollte man denn arbeiten, wenn das Geld auf die Weise genommen wird? Oder wärst du heimgegangen? Ach, was hätte ich denn daheim da? Muss jetzt da sein. Wo am die Leute nachlaufen, als wenn ich was gestohlen hätte. Meinst nicht, für uns ist es nicht nur Ärger. Für deinen Vater, der sich seinen Lebtag blockt hat und hat nie was Unrechts getan. Für was braucht er denn nachher meinen Hut so umeinander schmeißen? Ich hab ihn auch zahlen müssen. Mein Mädel. Hast über das nachgedacht, was jetzt sein wird? Nein. Was du jetzt anfangen willst? Ich wär nicht heimgekommen, wenn ich nicht müssen hätte. Dass du nicht mehr in die Stadt rein darfst, das musst du selber wissen. Halt ein paar Jahre lang nicht. Deiner Lebtag nicht mehr. Es handelt sich um das, dass du wieder sauber wirst. Genau, sagst du, schimpfst nicht. Wie wir die Botschaft von deiner Strafe gekriegt haben, da bin ich krank geworden. Du wärst schon wieder gesund. Nein, das wäre ich nicht mehr. Aber ich habe einen Vater gebeten, er soll dich daheim lassen, wenn ich nicht mehr da bin. Und die bitte, dass du daheim bleibst und brav wirst. Und wenn ich das viel Ärger treibe, sind nicht gestraft worden. Versprich mir's. Ich kann aber die Bauernarbeit nicht. Die lernen sie schon. Mädel, bleib daheim. Arbeit. Vergiss alles, was einmal unsauber gewesen ist. Komm, gib mir die Hand drauf. Ja. Komm näher her zu mir. Ich bin ja da. Ganz her. Weißt du noch, wie du in die Schule gegangen bist? Und einmal hat es so gestürmt und geschneit, dass ich Angst gekriegt hab. Und ich bin dir entgegengegangen. Und du bist hinter einem Holzhaufen gestanden und hast gerade gewarnt. Und da hab ich gesagt, Lenerl, du hast dich fürchten. Und du hast gesagt, jetzt nicht mehr, weil ich bei dir bin. Weißt du das noch? Das ist schon so lang her. Aber gesagt hast du es. Und heute kannst du es wieder sagen. Was? Dass du dich nicht mehr fürchst, weil du bei mir bist. Ich fürchte mich auch nicht. Und weißt du noch, wie du fort bist? Und ich hab dir einen Segen gegeben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das ist schon so lang her. Leni. Leni? Ja, Vater? Hast du gearbeitet? Ich muss zum Essen herrichten. Auf dem Spiegel da? Weil mir das Halsbandl aufgegangen ist. Das ist Mutter 4 Wochen tot und wie schaut's aus bei uns? Wo schaut's denn so aus? Gib mir gewiss die größte Mühe. Ja, und wenn ich nicht nachschaue, dann geschieht nichts. Vater, der Job Männlein hat danach gefragt. So? Und der Bürgermeister ist auch da gewesen. Was will denn der? Ja, hat mir nichts gesagt, dass er wieder herkommt. Möcht wissen, was der bei mir sucht? Wie er bei uns rausgegangen ist, da habe ich gesehen, dass er zum Wirtshaus um ist. Und da ist der Männlein herausgestanden. Und gerade gnädig haben sie es miteinander gehabt. Und zu uns haben sie hergeschaut. Mhm. Gell, der Männlein möchte gern abkaufen. Ja, kann schon sein. Das sollst du aber nicht tun. Hä? Das sollst du nicht tun, dass du das Anwesen hergibst. Ja, weil du dich so gut schickst zu der Arbeit. Gib mir gewiss die größte Mühe. Geh, hör mal auf. Eine Stunde im Tag, da tust du so, als wenn du uns dann einverhetzt. Und die nächste stehst wieder vor dem Spiegel. Nein, noch lerne ich schon ein bisschen. Ja, wenn die Sache mal hin ist. Aber was ist denn nachher, wenn du verkaufst? Ja, was ist nachher? So ist's nichts und anders wird's nichts. Ja, wie man mit dir auch reden könnte. Und wenn es einen Wert hätte, dann sage ich, geh mal fort von da. Woanders hin, wo dich niemand kennt. Und niemand was weiß von dir. Nein, aber so weit kommt man ja gar nicht gehen, dass uns das Gerät nicht nachläuft. Gar so arg sollst du es da nicht machen. Ja, ich soll es halt auch so anschauen können, dass wir du nichts spüren von dem, was um mich rum ist, gell? Und die Mutter hat es auch gesagt. Am letzten Tag hat sie es noch gesagt, dass man das vergessen muss, was einmal gewesen ist. Ja, das hast du gemerkt, aber sonst nicht recht viel. Und dass wir beieinander bleiben sollen, hat sie gesagt. Und dass ja, glaubst denn du, wenn ich nicht an die Mutter denke, glaubst denn du, ich gebe die Leute an Hans Wursten ab? Und wenn die Mutter nicht gewusst hätte und wenn's ich nicht wisse, dass du draußen dem Dreck erstickst, wenn ich dich weglasse. Ich will aber gar nicht weg. Ja, dass du jetzt auf einmal so vom Bleiben redest. Hast du die erste Zeit, hast du aber fort wollen? Jetzt versteh ich's halt besser. Was verstehst? Halt, dass halt doch gescheiter ist, wenn ich da bin und arbeite. So, ein Einsehen hast du auf einmal. Weil die Mutter gesagt hat, ich sollte nicht allein lassen. Hm. Morgen, Baulimann. Baulimann, Lenz, was gibt's denn? Ich hab dir sagen wollen, dass ich mit dem Kleinacker fertig bin. Guten Morgen, Lenz. Guten Morgen. Ich hätte mir gedacht, Paulimann, ob ich nicht jetzt an der Bachleiten ackern soll. An der Bachleiten? Mhm. Ja, ist mir recht. Lenz, wir essen voll bald. Nicht, dass du wieder zu spät kommst. Ja, ist schon recht. Paulimann, was ich sagen will, ja. Wie lange brauchst denn du mich noch? Warum? Ja. Willst du schon wieder gehen? Gut, ich hol's aber, konnte kriegen und... Du hast mir ja gerade zur Aushilfe genommen. Okay, Lenz, du kannst du leicht bleiben bei uns, wenn dich der Vater nicht gern herlässt. Weißt schon, Pauli, meine gute Akkordarbeit lässt mir nicht gern aus. Ja, ja. Und ich kommt mir ein schönes Geld dabei von denen. Und ganz gern bist du wohl auch nicht da, gell? Warum? Mir hat nie was gefällt bei dir. Ja, ich verstehe dich gut. Ja, ich kann dich nicht aufhalten. Ja, weil ich halt schon geredet hab. Überleg das noch, Lenz. Und das Essen ist voll bald fertig. Ja, ist schon recht. Vater, sollst den Lenz da besser zureden, dass er bleibt. Da gibt's doch nichts mehr zum Reden. Dass der so geschwimmt fort will. Na, er wird schon wissen. Weißt du, gesagt hast, du verstehst ihn gut. Na, dass der in unserem Haus nicht sein mag, das ist doch nicht hart zum Verstehen. Warum denn, wenn es ganz schön hat? Ja, wie oft glaubst du denn, dass der angeredet wird um das? Was braucht er sich um das zu kümmern? Na, es ist ja nicht jetzt so, dass er alles gleich ist. Du hast halt noch nicht richtig mit ihm geredet. Ja, dass dich du um das kümmerst. Weißt du, schon oft gesagt hast, dass der Lenz gar so fleißig ist und sich auskennt mit der Arbeit. Ja, ich schicke ihn ja nicht fort. Vielleicht meint er, du verkaufst. Ja, du hast ja nicht in der Kugel, was du tun hast. Ich geh schon. Vater, weiß nicht gescheiter, du redst mit dem Lenz, wenn du das Anwesen behalten willst. Nein, das war nicht gescheiter. Sag's ja bloß wegen dir. Weißt du schon zu alt bist, dass du die ganze Arbeit allein machst? Ja, das hätte dir eh einfallen sollen. Und wenn du eine richtige Hilfe hast, dann behalt's das Anwesen auch lieber. Ja, jetzt geh einmal zu. Und na, kann's ja einmal sein. Was? Na, dass ich heirate. Du? Warum noch nicht? Ja. Wenn denn, wer soll denn die heiraten? No, jetzt redst du schon wieder so mit mir. Ja, bist jetzt du so dumm oder gestehst dich gerade so? Weißt du nicht, dass du alles verspielt hast? Ich tue da nichts mehr. Ist dir das nie eingefallen, wie du das Leben geführt hast in der Stadt, das aus ist? Die Mutter hat ganz anders geredet. Aber von dem nichts, dass die Leute dir jetzt lieber alles vergessen sollen. Und wenn wirklich ein Mensch so hirnrissig war, dass er die heiraten möchte, ja, warst du schon ein Hochzeiter? Man darf da reden. Ja, dumm reden. Oh mein. Es ist schon bald so, wie die Mutter gesagt hat, dass mehr deine Dummheit schuld war, als deine Schlechtigkeit. Wenn man sie die Kräfte mir gibt, dann muss sie alleweil das Alte vorhalten lassen. Geh zu und mach deine Sache. Geh schon. Nein, man möchte es nicht glauben, ich weiß heute noch nicht, was du hast. Grüß Gott, Paulimann. Grüß Gott. Ich bin heute schon mal da gewesen. Hab dir nachgefragt. Du? Weil ich mit dir ein wenig was reden hätte. Hast du Zeit? Von mir aus red. Ich komm nicht als Bürgermeister. Nicht. Komm gerade so. Ja. Wie geht's dir nachher? Bist halt recht verlassen. Mhm. Es hat uns allesamt recht bedauert, dass der Marian so bald sterben hat müssen. Dir, ich mach da keine Ausnahme. Ich hab's gemerkt. Weil jeder sagt, dass der Marian ein braves Leid gewesen ist. Sagt's ihr. Alle miteinander. Mhm. Und redet ihr niemals was Schlechtes nach. Wegen der Sache. Was für eine Sache? Ja, weißt schon. Aber denkt sie, das hätte einen anderen auch passieren können. Ist schon die besten Leute geschenkt, dass er mal ein Kind nicht gerade. Was geht denn das euch an? Letztes gehen wir da zusammen in der Gemeinde. Bekümmert sie um das, wenn die anderen ein Unglück trifft. Ja, freilich. Und nachher redet man halt, nicht? Weil man ein Erbarmnis hat mit euch. Bist du deswegen gekommen? Hä? Ob du deswegen gekommen bist, dass du mir dein Erbarmnis da reinbringst in Stumm? Die kannst du rauslassen, ich mag's nicht. Du hast einen Zorn auf mich. Aber da hast du keine Ursache dazu. Nein, gar keine. Was ich als Bürgermeister hab tun müssen, das darfst du mir nicht übernehmen. Das war das gleiche Gewinn bei jedem. Nicht wahr ist. Ja, nein, über das kann ich nicht streiten, Paulimann. Aber das sein muss klar, ich darf als Bürgermeister nicht tun, was ich mag. Ich hab meine Vorschriften. Hör mal auf, ich weiß, dass man es so und dass man es so machen kann. Das hat man davon. Wenn man sich für ein Amt hergibt. Ja, ist schon recht, ja, ja. Ich sag meine Sache, wie ich mir's denk, weil ich ein aufrichtiger Mensch bin. Und ich mein das nur gut. Und hab keiner ein größeres Bedauern mit dir als wir ich. Dann mach ich mir Danksagung. Sind wir jetzt fertig? Ich hab ja noch gar nicht angefangen. Ach so. Hast noch was anderes zum Auspacken, als wie dein Kümmern ist? Man hört, dass du verkaufen willst. Ich? Ja. Ja, da weißt du mehr wie ich. Und da hab ich mir gedacht, es könnte so einer in der Gemeinde kaufen. Was du dir denkst? Ein richtiger Mensch, der die Bar auszahlen kann. Der richtige Mensch, das weißt du, nicht? Ich sag nicht nein. Paulimann, mach ein schönes Angebot. Ich mach keins. Verkaufen musst du ja da. Ach, muss ich? Ja, was willst du denn sonst? Du bist alt und morgen kannst du sterben. Und was ist nachher, wenn die anderen, wenn die Lenis anwesend erbt, dann musst du es auf Schnee und Fall hergeben. Ja, wenn sie es hergibt. Du bullst dir da nicht rein, dass die am Haus bleiben kann. Ja, du wirst es ja nicht verbieten können. Ich sag nicht vom Verbieten, aber ich mein, aber sie tät sich hart, wenn's niemals im Dorf leiden will. Ja, so viel Courage habt ihr gegen ein anschissiges Weibsbild. Es ist nicht gut reden über die Sache. Und dir brauche ich nichts sagen, du weißt das auch so gut, als wäre ich. Gar nichts weiß ich. Wenn du es nicht anders haben willst, dann sage ich, dass Pfeig rot ist, Schand tut uns weh. Dass so ein im Dorf ist. Hier! Da gibt's keinen vom Pfarrer bis zum Letzten, der nicht das Nämliche sagt. Von mir aus red's zu. Du bist auch nicht allein hier auf der Welt. Aber da herin. Und wen kümmert das, was in mein Haus ist? Die Linie geht dann aus und das Leid. Nicht wahr ist. Warst nicht in der Kirche? Ja, beim Begräbnis von ihrer Mutter. Hätte sie euch da fragen sehen, ob sie ihr die letzte Jahre erweisen darf. Was sieht's halt nicht. Ja, warst halt wegblieben, du und die andere Bande, ich hätte ihn gebraucht. Ja, wenn Schimpfer ist, da gar nichts kriegt. Die möchte Herren, wenn das bei einem anderen vorkommen war. Na, pass nur du auf dein Haus geh auf. Geh zu, für das kriegst du nee, nichts. Nee, magst das nicht hören. Hat nicht dein Madel ein lediges Kind? Das geht niemals was an. Ach so, das ist was anderes, gell? Hat dir deine Gescheitheit nichts geholfen? Dass junge Leute Dummheit machen, das weiß man. Und wenn es einen auch nicht freut, das kommt einmal vom Jungsein. Aber das ist mein Madel da recht schaffen. Unbrav. Unbrav, ja, jawohl. Ja, ja, ja. Die hat ihr Lebtag von der ehrlichen Arbeit gehabt. Und nicht von der Schlechtigkeit. Und was sonst ist, es geht den und der ist einmal heiratet. Aber sonst niemand. Ja, da musst du ja nicht um mich bekommen. Ich darf mich schon nicht kümmern, wenn ich nicht eine Verantwortung hätte. Eine Verantwortung hast du für mich? Nein, aber für das, dass die Sache nicht ganz weit geht. Das geht mir um, das Bürgermeister. Ja, ja. Freilich, wenn du so nicht mehr genug bist, für eine Schlechtigkeit, dann kommst du als Bürgermeister. Hab ich dein Weibsbild aufgezogen? Du hast gewusst, wie arm und krank mein Weib da heringegangen ist und hast eine Lustbarkeit gemacht aus meiner Schande. Bin ich schuld? Maul halt! Und mitten beim Tag hat sein müssen, damit das ganze Dorf seinen Spaß gehabt hat. Schimpft die in der Stadt, die der Lene rausgeschickt haben? Ja, war es ein anderer gewesen, du hättest schon Mittel und Weg gefunden, gell? Ich bin nicht bewandert gewesen in der Sache. Das nächste Mal mache ich es besser, wenn du das wieder einmal heimschicken. Sag einmal, darfst du mich ausspotten? Das nächste Mal machst du das anders, hast du gesagt. Mach's wieder so, aber es ist nicht mehr so, wie ein selbiges Mal, wo ich mich nicht rühren hab dürfen. Schrei zu! Und sag die anderen, gell, sie sollen mir wieder Haberfall treiben. Aber der Erste, der mir beim Fenster reinschreit, den schier sie nieder wie ein Hund. Sag's ihnen, du Pharisäer, du Scheinheiliger! Von dir lass ich mir keinen Namen nicht geben. Von so einem nicht! Hat's was gegeben? Was suchst denn du da? Wie man euch bis in Kugeln aus schreien hört. Das wird dir nicht so gehen. Hat der Bürgermeister mit dir gestritten? Da warst du nicht hingewiesen und hättest alles gehört. Vielleicht kann der Donnerlicht auf. Also, Paulemann. Soll ich das Essen reinbringen, Vater? Ja, bring's. Was ist denn, Linz? Ich hab mir's jetzt überlegt. Ich kann die Akkordarbeit nicht hinlassen. Hä? Ich sag, dass ich die Holzarbeit annehme. Ja, ich kann die nicht aufhalten. Ja, nun, es wäre mir zuwider, wenn wir nicht gut auseinanderkommen. Warum nicht den Guten? Na, dass du einen Zollen hast auf mich, weil ich nicht bleib. Ich hab keinen Zollen. Mir kommt's ja so vor. Das meinst du bloß. Mein Lieber, ich will nicht, dass im Dorf umeinander geredet wird, als wenn einer in den schlechten Haus da zurückgehalten wird. Ich heiß dein Haus nicht schlecht. Nicht? Nein, ich rede auch nichts rum. Na, dann reden andere. Von dem weiß ich nichts. Du, Lenz, du kommst doch mit den jungen Burschen zusammen. Meinst du wegen dem? Ich meine jetzt was ganz was anderes. Sagst du ihnen, sie sollen sich nicht zu viel auf den Bürgermeister verlassen? Was? Ja, ja, sie sollen sich nicht zu viel trauen, sagst du ihnen, gell? Ich verstehe dich nicht. Denkst halt ein wenig nach. Und das sagst du ihnen nur von mir, es könnte einmal schlechter ausgehen als glauben. Essen ist fertig. Schon recht. Geht's halt her? Himmlischer Vater, segne den Speis und Trank, die wir von deiner großen Güte empfangen haben, und gib uns Gnade und Gedeihen dazu, damit wir das deinem Lobe gereichen. Im Namen. Vater? Fang an? Was? Essen so jetzt? Ja. Is. Was hat er denn? Hä? Weißt du, warum er so zorn ist? Ich nicht. Der Bürgermeister ist vorhin da gewesen. Da müssen sie was gehabt haben miteinander. Wie schmeckt er denn nachher die Knödel? Wie soll ich schmecken? Der hat fein gekocht. Schön. Du, Lenz. Hä? Was hab ich dir denn da? Nächsten. Dass du nachher so zornig bist auf mich. Ich? Ja, nie redst mit mir. Und wenn ich dich was frage, dann gibst du mir gar nicht an. Ich hab keine Zeit zum Reden, ich is. Sie werden dich halt aufgeregt haben gegen mich. Mir red's niemand auf. Ja, ich weiß schon. Ich hab dich schon gesehen am Sonntag. Siehst du mir jetzt auch? Wenn du nach der Kirche bei der Klonenmarie herbeigestanden bist. Kann leicht sein. Wie sie dich getraut hat. Als wenn es weiß Gott, was für eine war. Mhm. Und nachher, wie ich zu dir hinaus bin, dann habt ihr hergeschaut und habt gelacht. Schön. Jawohl. Werd uns halt was gefreut haben. Die meinen vielleicht, die dürfen mich ausspotten. Du wirst das Lachen nicht verbieten können. Die braucht sich gar nicht so aufzuführen über mich. Von der wird gar nichts Gutes geredet. Von mir aus. Ja, ist das vielleicht nicht wahr, dass zu der Klone Maria jeder ans Kammerfenster hat kommen dürfen? Das nimmst dir du für Iwi? Ich sag ja grad, dass sie den nicht so aufzuführen braucht über mich. Vielleicht bist du auch schon bei ihr gewesen. Nein. Du sagst das halt nicht. Sagen sie auch das auch nicht. Du brauchst auf eine Gesetzbüten auf dich. Mit ihren Sommermühlen. Ich bult mir schon nichts ein. Mit ihren fuchsroten Haaren. Und da gibt's schon andere. Hackgott, lass mich noch grad einmal mit Ruhe essen. Was passt denn nie auf die Weibsbüten auf? Passt gar nicht auf. Ja, war mir schon zu dumm. Das glaube ich darf ich nicht. Dass du da gar nichts bekommst und Mädel. Na, glaubst du es halt nicht. Du bist ja recht ein Heimlicher, gell? Du stellst dich gerade so, als wenn es dir nichts abgab. Wir müssen den einen ausschauen, der dir gefällt. Ach gut, jetzt sag ich das nochmal, dass ich zum Essen herin bin und nicht zum Tisch kriegen. Linz, hast du das nicht anders überlegt? Was? Na, mit dem Furki? Hä? Wer weiß, wie es einmal geht, wenn du da bleibst. Ich bleib nicht. Du wirst halt glauben, dass der Vater verkauft. Der verkauft aber nicht. Was geht denn das mir? Nein, ich hab mir gedacht, du gehst deswegen. Und wenn du es ihnen wärst, dass der Vater so Anwesen behält, hab ich mir gedacht, nachher bleibst. Meinst du? Naja, weil es nachher doch anders ist. Was ist anders? Monat? Nix ist anders, verstehst gar nix. Hast du noch gar nicht Obacht gegeben, dass der Lechnermädel jedes Mal nach dem Feierabend beim Zaun steht? Ach, nein. Er schaut allebei nach mir rum. Schaust du halt wieder hin? Ich glaub, der möchte was. Ich verkund's ihm. Geh, bis du daher redest. Jetzt bin ich in der Stadt drin sehen sollen. In meinem blauen Kleidl mit den roten Schnieren. Da bin ich falsch hin gewesen. So. Anders schon wie eine kleine Mari mit ihren gescherten Kopftüchel und ihren wollen Unterkittel. Und Hemden habe ich gehabt. Vielleicht hätte dir gut gefallen. Ich danke dir dafür. No. So, ich habe mir genug gesehen, wie das so da war. So grob brauchst du nicht sein mit mir. Weil ich mehr Ruhe haben möchte. Meinst, ich merk's nicht schon lange, dass du mir schön tust. Aber du merkst das nicht, dass mir das zuwider ist. Das ist dir zuwider? Ja, glaubst denn du, ich möchte mit dir ins Gericht kommen? Hör doch mal auf! Ja, weil mir schon zu tun, dass die Burschen hinter mir reinlachen. Gerade als wenn ich was hätte mit dir. No. Müsst ihr schon einen anderen raussuchen. Kein richtiger Mensch nicht. Doch haupt ich mein Charakter. Und dass das Wurst deswegen gehe. Bloß wegen dir mag ich nicht mehr bleiben. Geh zu. Ich brauch dich nicht. Ich hab schon andere gefallen. Ich werde schon am finden. Ah, find nur zu. Ich brauch dich nicht. Ja, schon recht. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns unwürdige gespeist hast. Und deine Gnaden, der Lauf dich mache, dass du nicht mehr aufhörst, deine Wohltaten gütig mitzuteilen. Amen. Weil der Bauer fragt, ich bin auf Arbeiten. Geh nur zu. Wir haben schon bessere Wege als wir du. An dir liegt mir gar nichts drauf. An dir liegt mir gar nichts drauf. Leni? Ja, Vater. Und was hast du denn? Was machst denn du für ein Gesicht? Mach ja keins. Ja, weil es nicht sicher ist mir schon seit ein paar Tagen so vollkommen. Weil mir allebei eingesperrt ist. Nie darf ich aus dem Haus. Ja, das hat seinen Grund. Nie hab ich einen Pfennig geholt. Das hat auch seinen Grund und lass dir ja nichts träumen, dass das anders wird. No. Ist gut, Pauliman. Ja, Linz. Bis zum Gegengericht. Ja. Ich bin in der Kugel, Vater. Ja, ja, geh nicht zu. Weißt du gut, was Ballimann und das mir ein Zeugnis schreiben? Ein Lohn hast du gekriegt? Mir fehlt nichts. 3 Monate bist du da gewesen. Hast deine Arbeit richtig gemacht, ich muss dich loben. Die ja gern da gewesen. Gern? Wenn ich es einem Holzmüller nicht zugesagt hätte, dann. Ja, ist schon recht. Mir brauchst nichts erzählen. Nein, nein, ist wahr. Wenn sie das nicht so auftrufen hätten. Du bist ein richtiger Bursch und hast deinen Stolz und hast ganz recht, dass du gehst. Also, wenn ich das sag. Ja, glaubst denn du, wenn es bei mir nichts anderes nicht braucht, als wir, dass ich meinen Koffer nehme und meinen Hut aufsetze, glaubst denn du, ich bleibe? Paulimann. Am ersten Tag war ich schon fort. Was, das ist nichts Schönes, in ein Haus zu leben, wo die Leute keine Ehrbarkeit mehr suchen. Das musst du nicht glauben. Ja, möchtest mir gerne einen Zuckerl geben, aber. Das friere ich nicht. Was? Ich spüre sie am Buckel, wie mir die Leute nachschauen. Auf die passen die nicht auf. Ja, das sagst du also. Ja, John tut weh. Ballimann, wenn du mir jetzt das Zeugnis schreibst. Ja, so. Gehst Zeugnisse. Dass du überhaupt ein Zeugnis willst von mir, weiß nicht gescheit, mein Name stand da gar nicht drin in dem Büchel. Ich brauch mir nichts schämen, ich hab mir's auch tun. Naja, ich sag's ja nur grad wegen dir. Naja, aber wenn's du willst, ich schreib das schon. Am 1. Juni bist du eintreten, gell? Ja. Den Tag, den weiß ich noch gut. Lorenz Kaltner ist bei mir eingestanden zur Aushilfe den 1. Juni. Selbiges Mal ist gerade der Doktor da gewesen und hat mir gesagt, dass es schlecht steht mit der Marion. Ich hab mir auch nichts Gutes gedacht, dass er so schwach gewesen ist. Schwach gewesen? Ja. Ja, also, den 1. Juni und ist ausgetreten den 1. September. War sehr treu und fleißig. Ich schreibe mir zwar heutzutage bei einem jeden, aber bei dir ist wahr. Ich mache halt meine Danksagung, Ballimann. Nichts zu danken, nichts. Das Beste kann er dir ja nicht reinschreiben, dass du nie was hast umkennen lassen von mir und von der Marian, nicht wegen derer Geschichte. Da habe ich kein Recht nicht gehabt. Aber Gelegenheit. Und die lassen sich nicht jeder rauskommen. Und für das danke ich dir noch besonders. Und wenn da auch nichts drin liegt, sage ich das doch, dass ich vor dir einen Respekt habe. Hallo. Sag dir einfach, geht's gut. Da hast dein Bierchen. Und jetzt wünsche ich dir Glück überall. Ich dir auch. Dass dir gut geht, Ballimann. Ja. Wird mir recht gut gehen, ja. Wo ich jetzt den Korn allein schieben muss. Für dich, Gott. Ballimann. Nur was? Du hast neulich zu mir gesagt, dass ich wegen den Burschen, dass ich die Burschen warnen sollte, wenn es gerade was so einen Sinn hätte. Ja, da war ich zornig. Ich weiß schon, dass das bloß am Bürgermeister sein Gerät war. Ich weiß nicht, ob das bloß ein Gerät ist. Hä? Ja, mir gefällt das auch nicht. Die Burschen haben was. Oh, lass ne. Sie werden sich nicht ganz leicht tun mit mir. Wenn es aber anders geht, als du meinst. Es wird so gehen, dass ich mein Recht behaupte. Ja, schon, aber du weißt ja noch nicht, was es gegeben hat. Geben? Mit der Lene was? Ich kann nicht reden über das. Aber du weißt, dass was vollkommen ist. Ja. Herrgott, Mensch, martert mich doch nicht her. Schau, ich kann ja nichts gegen Kleine reden. Sie hat mir ja nie nichts getan. Ja, aber anfangen hast du können, gell? Ja, weil ich mir gedacht habe, ich muss dich warnen. Ja. Das andere sagst du schon. Links. Jetzt musst du alles sagen. Ich kann nicht. Ja, dann lass bleiben. Ja, weil ich da... Geht zu, sag ich. Leni? Herrgott, Leni! Was denn? Da geh ich mal rein. Was willst du denn? Wir haben was zu reden miteinander. Da geh ich mal her. Ja, was ist denn? Mir hat wer gesagt, dass was gegeben hat mit dir. Mit mir? Ja, mit dir. Schau mir ins Gesicht. Ich brauch bloß ein Ausgehen, hat wer gesagt, nachher der Fahrer ist von jedem. Hat der Lenz... Eine Antwort will ich. Ich weiß nicht, was du meinst. Du, wenn du da nicht viel Verstand hast, aber das sei, wirst du begreifen, dass das Lieren nichts mehr hilft. Ich weiß aber nicht. Wenn's was gegeben hat, so sagen wir's jetzt da herin. Es ist besser, ich da fragst du herin, als wir da draußen. Ist gewesen, was mag red. Ich weiß nicht, was du meinst. Bist du einmal aus dem Haus gewesen? Mit keinem Schritt nicht. Weißt du, gesagt hast, ich darf nicht raus. Nein, es wäre bei dir gewesen. Nein. Ob wer bei dir gewesen ist? Und das ist schon unverschämt, dass der Linz sowas behauptet. Dann muss jetzt Wahrheit draußen sein. Scott Ballimann. Bist du da, Blank? Ja, ich bin da. Wo stehst du denn rum, Leni? Ich geh schon. Also, was ist Blank? Ja, Ballimann, es hat mich nicht recht gefreut, das hergehe, aber weil ich mir gedacht habe, wir sind alle bei gute Nachbarn gewesen. Ja, was ist? Also, ich sag dir alles. Aber nicht, dass du meinst, ich bin da gern hergegangen. Ich hab mir gedacht, es ist der Liebe, wenn ich mit dir rede. vor die anderen gekommen. Die anderen? Na ja, Bürgermeister. Ich weiß nicht, wie er noch vom Ausschuss mitgeht. Zu mir her? Ja, freilich zu dir. Na, der Bürgermeister muss erst sehen, ob ihn reinlässt. Also, jetzt lass dir sagen, ich erzähl dir alles. Nach der Kirche, da ist der Ausschuss zusammengekommen und da haben sie noch die Geschichte vorgebracht. Von mir was? Von dir, nein, nicht von dir, aber du kannst das doch leicht denken. Von der Lene. Es ist ein Kreuz. Hat denn dir noch irgendwas gesagt? Ja, einen Deiter habe ich schon gekriegt, aber schneid nicht lang rum. Und der Lechner Martel nicht, der hat die Geschichte auseinandergebracht. Naja, der ist bei deiner Lene gewesen und sie hat ihn noch in die Kammer reinlassen. Also, da war es ja nicht so weit gefeit, aber. Aber? Naja, sie hat ein Geld von ihm verlangt. Blank? Ja, und der Martel, der ist von ihr weg zum Bäcker genommen und erzählt seinen Kameraden. Ah, Lugi, sowas kann der Martel auch nicht aus der Luft greifen. Da ist er ja gar nicht der Mensch dazu. Der Bursch hat ja gar nicht gedacht, dass er sich in die Geschichte raus wird. Und nachdem, was schon mal passiert ist. Ihr meint, so eine ist leicht untergestessen, die schon im Rutschen ist, gell? Wer soll denn das tun? Und ich meint, muss zuschauen, wie man es rauswirft auf den Mist? Hey, was soll man da sagen? Blank. Dir ist auch der Bayerin gestorben. Und die Mei hat's gepflegt bis zuletzt. Was will ich? Da herin ist mein Marian gelegen. Das Letzte, was gesagt hat, lass Madel nicht fort. Wie ihr Hand in der Main geholt worden ist, nur einmal hat sie es gedrückt und ihre Bitte ist gewesen, lass Madel nicht fort. Ja, glaubt ihr, ich wehr mich nicht? Ja, mein Mensch, du musst. Nix muss ich! Na, da ist er schon. Hast du was getan, da, Herr Bürgermeister? Ja, ich hab was getan. Blank, du hast schon geredet mit ihm. Ja, ich hab ihm mal gesagt, was vorgekommen ist. Ja, was du zusammengelogen hast, Bürgermeister. Zusammengelogen? Ich? Ja, du! Pauli, Mann, das hat doch keinen Wert. Das lass ein Bürgermeister seine Sache vorbringen. Das ist bald ausgeredet. Ich hab einen Ausschuss zusammengerufen, weil das mit deiner Lene vorkommen ist. Du lügst! Weil es vorkommen ist, sag ich. Und weißt du, lieber das Haus herreißen, weil das Weibsbild im Dorf lassen. Ja, lass nur kommen. Ja, das wollen wir nicht. Für das sind wir da, dass kein Unglück rauskommt. Deswegen habe ich einen Ausschuss zusammengerufen. Und hast deine Lügen vollbracht. Du musst es glauben, Baulimann. Wir haben den Burschen herkommen lassen, den Lechner Martel. Und der hat das auch sagen müssen. Schau, auf eine Grete Lohnig hätten wir überhaupt nichts gegeben. Da lassen wir uns nichts nachsagen. Red aus! Und der Ausschuss sagt, alle miteinander. Ist nicht wahr, Blank? Na, wahr ist. Dass da nichts anderes gibt, dass du, der Leni, weg da musst. Auf der Stelle. So schnell als kannst, Baulimann. Sonst geht die Geschichte nicht gut aus. Wir können da keine Verantwortung nicht übernehmen. Ihr kommt zu mir ins Haus. Wir sind für das da. Jetzt ready! Ihr kommt zu mir ins Haus und sagt, du bist nicht mehr Herr da herin, du musst das Weibsbild, du musst dein Kind rausjagen auf Straßen. Ja, bin ich euer Lapp? Darfst du ja Schindl oder drei mit mir? Ach, wie ist nicht, das will ich doch nehmen. Nicht? Zuerst bringt mir der Bürgermeister das Weibsbild ins Haus, schreibt meine Schande im Dorf rum, bringt es da rein zu der kranken Mutter, ich darf mich nicht wehren. Nein, ich muss haben. Und heute kommt, ich darf es nicht mehr halten. Schau's mir an, ich vertrag nicht mehr viel. Bin ich alles schuld? Weißt du keinen anderen als mich? Keinen anderen als wir die. Na, geh zu den Gerichtsherren, frag die, was Gesetz ist, warum sie dein Weibsbild aus der Stadt gehauen haben. Und haben sie es rausgehauen, dann ist sie jetzt da. Da herin in mein Haus, das er mir verdient hat mit meinen zwei Händen, wo es daheim ist. Hast du gehört, daheim? Geh, Pauli, man, so können wir nicht reden. So nicht, ne? Machst du das hinaus, Kind, soll ich zwar sagen. Na, Geschichte, was mag. Bist du fürs Gesetz? Ich muss Acht haben, dass er Ruhe ist in der Gemeinde. Bist du fürs Gesetz? Ich bin für das, dass brave Leute den Zunkel kommen. Wie der Schlechte. Darfst du mich schlecht heißen, du Kerl, du? Hm? Sei mir schuld, dass du ein schlechtes Mensch hast. Hörst du das anders aufgezogen? Sch, Bürgermeister, du hörst jetzt mit dem Schimpfen auf. Muss ich mir einen Kerl heißen lassen in einem solchen Haus? Schimpf zu, verleihst, sagst Wahrheit auch nur, dass kein anderer Mensch ins Dorf aufgeht, als wie du mit deiner abgekarrten Lug. Mit meiner Lug? Jetzt lass mich einmal reden. Baulimann, du darfst mir's glauben, es muss auch nicht hergehen. Tust du auch mit, Blank? Ja, weil es sein muss. Ich müsst mir's Recht nehmen lassen. Das Recht? In mein Haus? Geh, möchtest du selber nicht mehr drinbleiben. Und mir alleine mal keine, das mit der Chance Brot verdient. Hat die kein ehrliches Brot bei mir? Willst du das sagen? Das sagst du schon die anderen. Frag die da draußen. Ach so ist das gemeint. Hast du das wieder hergestellt, Baulimann? Weg von der Tür, Blank. Da ist er ja, der Baulimann. Wo hast du denn deine Lene? Wo ist die? Smallholz. Der Lechner bleibt da. Wir anderen geht's raus. Wir sind Zeugen für das. Naus, sag ich. Da jetzt geh her und red, Lechner. Hast gehört, du sagst jetzt das auch als wir bei uns. Warum nicht? Ich sag's, wie es war und brauchen wir nichts zu fechten. Das braucht er nicht. Überhaupt hätte ich nichts gesagt, wenn ich das andere gewesen wäre. Aber das geht ja noch du nicht, dass man ein Geld verlangt. Wer hat ein Geld verlangt? Dein Leni! Wer? Lass dich auf nichts ein und erzähl. Ja, da ist nicht viel zum Verzeihen. Ich hab mich dir umbandeln wollen. Na ja, wie es heute halt ist, nicht? Die erste Zeit, da hat's mir nicht angegeben. Aber vorgestern, na ja, da bin ich zu ihm gekommen, nicht? Und nachher? Ich hätt's ja lieber nicht verraten. Aber die Burschen sagen alle zusammen, dass ich recht hab, weil das einmal ausgeschämt ist. Und? Und? Na ja, nachher hat's zu mir gesagt, es soll ja ein paar Mägel geben, in dem das kein Geld gar nicht hat. Ballemann, glaubst du, dass der Lechner lügt? Hä? Ja, das wird Lene nicht lange können. Und überhaupt kann ich schwören auf das. Blank. Jetzt musst du wohl tun, was recht ist. Was recht ist, gell? Kannst du dem Weibsbild nicht helfen. Und darf nicht halten, was ich der Marian versprochen hab. Lass Madel nicht fort. Muss zuschauen, wie man es hinausjagt. Geh, Thomas. So ist kein Leben für dich. Ist wohl keins mehr. Schreibt's euch nicht! Jetzt ist halt mit rein! Und ihr lasst es in Ruhe! Die soll ich jetzt leugnen, wenn's kann. Da habt's es! Vor dem Dorf haben wir's gerade erwischt! No! Die hat weglaufen wollen. Du redst kein Wort, Bürgermeister! Und du? Weißt du, was der Lechner sagt? Dass du ein Geld von ihm verlangt hast. Das ist nicht wahr. Wie kannst denn du so lügen? Nicht wahr ist. Hast du nicht gesagt, ein paar Mägel musst haben? Weg da von der Leni! Und du? Willst du lügen, wo dir jeder die Schuld vom Gesicht runterliest? Weil ich fort hab wollen, weil es mir da nichts hilft. Weil ich schlecht bleiben muss. Du? Weil mir der Linz auch schlecht geheißen hat. Und weil ich keinen Pfennig gehabt hab zum Vorgehen. Und hast mir das angetan? Weil der Linz gesagt hat. Pauliman, nimm sie ans Messer weg! Jetzt, Maria, hat's der Stoch. Jetzt reißt sie es nach Hause in die Schande.